Hallo und herzlich willkommen zur Folge 47 von Obsilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer bei mir die Hoax-Mistress Alexa. Ja, hallo erstmal. Und meine Wenigkeit der Hoax-Master Alexander. Auch in dieser Folge haben wir nochmal die Koffer gepackt und haben nochmal eine Hoaxilla on Tour Spezialfolge. Wir waren nämlich in der letzten Woche auf dem Freitag auf dem Science Slam in Münster und wollen darüber berichten, aber wir wollen nicht nur über den Science Slam berichten, Alexa, sondern wir haben noch ganz andere spannende Sachen in der Sendung, ne? Ja, genau. Es geht nämlich nicht nur um den Science Slam im Speziellen, sondern auch im Allgemeinen. Und dazu haben wir diejenige Person zum Interview gebeten, die den Science Slam hier etabliert hat in Deutschland. Das ist Julia Offe. Und ja, es war eine ganz spannende Geschichte. Genau. Und wir haben einen der Slammer begleitet während der ganzen Veranstaltung, den Sebastian Bartoschek, den ihr ja noch kennt. Und das wird, glaube ich, eine ganz runde Geschichte. Vielleicht vorab noch ein Hinweis. Wir sind mit Hochdruck dabei, unsere Internetseite zu bearbeiten. Das heißt, all diejenigen, die sagen, wir würden etwas antiquiert, angestaubt im 90er-Jahre-Stil daherkommen, haben wahrscheinlich recht. Mangelnde technische Fertigkeiten des Hoaxmasters hatten das bisher bedingt. Aber ich habe mich weitergebildet. Und in absehbarer Zeit wird es also eine komplett neu überarbeitete Hoaxilla-Homepage geben. All diejenigen, die schon mal gelinst haben, so in den Entwicklungsstadios, haben gesagt, das sieht gut aus und ist besser als vorher. Also insofern geduldet euch da noch ein bisschen, dann macht das auch wieder, glaube ich, viel mehr Spaß, auf unsere Seite zu kommen. Und da gibt's, glaube ich, dann einiges zu sehen, ne? Auf jeden Fall. So, damit wir schnell zur Sache kommen und dann ausführlich über den Science Slam berichten können, machen wir erstmal die Story der Woche. Alexa, hast du wieder was Schönes rausgesucht. Und was ganz Gemeines diesmal. Ah ja, das kennen wir gar nicht von dir. Okay, dann machen wir erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. Das Leben steckt voller Kuriositäten und manchmal gilt das auch für eine Examensklausur unter den Juristen. Es gab doch mal einen ganz schrecklichen Fall von einer Prüfungsaufgabe. Da ging es um den Fall zweier Gärtner, die einander verklagt hatten. Das Problem war nämlich, dass die Äpfel des einen Gärtners über den Zaun des Nachbarn gefallen sind und unter den Tulpen des anderen Gärtners großen Schaden angerichtet haben. Und die armen Studenten haben sich dann in der Aufgabe dran gemacht, diesen Fall ganz genau auseinanderklamüsern und juristisch zu würdigen und mussten dann zu ihrem Entsetzen feststellen, dass hinterher alle Prüflinge durchgefallen waren. Und eine Nachfrage beim Dozenten ergab dann, dass der Fall konstruiert sei, hätte gar nicht so passieren können, weil Tulpen bekanntermaßen im Frühjahr blühen und Äpfel im Herbst erntereif werden. Also konnte dieser Fall so gar nicht stattgefunden haben. Es gab natürlich grausame Beschwerden gegen diesen Prüfungsleiter. Brachte aber nichts. Er sagte nämlich, ja, auch ein Jurist muss vor Anwendung der Paragraphen erstmal seinen Verstand einschalten. Wenn er den nicht hat, dann braucht er auch kein Jurist zu werden. Donnerwetter. Oh Mann, ja, echt fies. Okay, ob Alex euch da einen Bären aufgebunden hat oder ob das etwa eine wahre Geschichte an einer deutschen Universität stattgefunden hat, erfahrt ihr wie immer am Ende. Und dann fangen wir jetzt erstmal an, uns mit dem Science Slam zu beschäftigen. Und für all diejenigen, die noch nicht wissen, was es geht, genau zuhören. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Thema der Woche. Ja, heute nochmal eine Sendung über einen speziellen Event, danach dann demnächst wieder ganz normale Sendung. Alles normal wieder. Wir wollen über den Science Slam berichten und hatten dazu die Gelegenheit, tatsächlich mit der Gründerin dieses, wie wir dann erfahren haben, rein deutschen Formates. Ja, war mir auch nicht so klar. Also das Ganze erinnert zwar ein bisschen, das werden wir gleich noch erfahren, an den Poetry Slam, aber es ist wirklich eine Geschichte, die in Deutschland entstanden ist. Es gab, glaube ich, die ersten in Braunschweig im Haus der Wissenschaft. Und dann hat sich das Ganze ja in Deutschland weiter verbreitet. Genau. Das Interview, was gleich kommt, ist in der Tat ein reales Telefoninterview, weil uns die Internettelefonie da verlassen hat. Deswegen klingt das vielleicht ein bisschen quäkiger, zumindest von Julias Seite. Aber ich hoffe, ihr könnt sie gut verstehen. Und dann würde ich sagen, hören wir erstmal in das Interview mit Julia Offe, der Gründerin des Science Slam rein, oder? Ja. Ja, wir haben heute Julia Offe zu Gast bei Hoaxilla und bevor wir dann gleich in Medias Res gehen, würde ich dich, Julia, bitten, erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier dabei zu sein, würde ich dich bitten, dich vielleicht unseren Hörern einfach mal kurz vorzustellen. Ja, also ich heiße Julia Offe, ich wohne in Hamburg, ich bin Biologin promovierte Biologin, Molekularbiologin und Wissenschaftsjournalistin. Und ich habe vor gut 2 Jahren angefangen, Science Slams zu machen und das Format Science Slam in Deutschland mit etabliert. Ja, wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet sowas machen zu wollen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man total komplexe Themen, mit denen ich mich ja auch beschäftigt habe als Molekularbiologin, wo viele Leute sagen, oh, das ist viel zu kompliziert, verstehe ich nie im Leben und das ist auch bestimmt alles total gefährlich und so. Das sind solche Themen, wenn jemand wirklich zuhört und wenn der andere es auch wirklich erklären will, dass man total komplexe Themen ja überbringen kann. Und bin deshalb sehr, sehr, sehr angetan von dieser Idee, dass man das ja mal so runterbricht und innerhalb von ein paar Minuten jemand anders versucht zu erklären, was man macht, egal wie kompliziert es ist. Ja, also wir waren ja neulich bei unserem ersten Science Slam in Münster und waren hellauf begeistert. Das Ganze hat ja wirklich so einen ziemlich eigenen Stil, kann man sagen. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie sowas genau abläuft und wer da sich bewerben kann? Also mitmachen kann jeder, also aus allen Disziplinen, Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, ja, Ingenieure, also wirklich alles. Sie müssen allerdings, das ist wie beim Poetry Slam, wo man seine eigenen Texte vorlesen muss man beim Science Slam seine eigenen Forschungsprojekte ja vorstellen. Mhm. Also nicht irgendwas nur referieren und ich kann jetzt nicht dahin gehen und sagen, ich erkläre euch die Relativitätstheorie, es sei denn, sie ist von mir selbst, sondern es muss wirklich das eigene Forschungsprojekt sein oder eben so ein Teilaspekt davon. Meistens kann man das ja nicht umfassend machen und meistens forscht man ja auch an verschiedenen Fronten gleichzeitig, so ein Teilaspekt davon ja darstellen. Ja. Und das sind dann meistens Doktoranden, aber manchmal auch so Masterstudenten, Bachelorstudenten hatten wir auch schon. Also jeder, der so weit in der im akademischen Leben schon fortgeschritten ist, dass er ein eigenes Forschungsprojekt hat. Ich persönlich habe nicht so gerne Professoren dabei, weil ich glaube, die haben einfach so viel Routine im Erklären oder im Erzählen und in ihren Vorträgen. Denen fällt es schwer, sich auf 10 Minuten zu begrenzen. Ja. Und und das ist ja bei denen oft auch nicht mehr so ganz richtig das eigene, weil die ja ihre Leute haben, die für sie forschen. Und es geht um Nachwuchsförderung wahrscheinlich. Es geht um Nachwuchswissenschaftler, ja. Ja, wir haben ja die Gelegenheit gehabt, und das werden wir auch in der Sendung dann drin haben, einen der, wie er zumindest sagt, Slammer zu interviewen, den Sebastian Bartoschek, den wir auch an anderer Stelle schon mal im Interview hatten. So aus deiner Warte, wenn du es überblicken kannst, wie viele Slammer in Deutschland kennst du so? Also wie viele Leute sind sozusagen als Vorträgende im Science Slam involviert? Kann man das sagen oder kennst du da die Zahl auch aktuell nicht? Das kann man ganz schwer sagen, weil es sind, also ich glaube, Leute, die schon bei meinen Slams aufgetreten sind, das sind jetzt vielleicht so, das sind auch schon an die 100. Oha. Und manche sind so, dass sie halt Erfolg haben und immer wieder auftreten und in andere Städte fahren und da auch mal auftreten. Und manche haben halt keinen Erfolg und machen es nicht nochmal. Aber es gibt auch Leute, die haben keinen Erfolg oder werden sogar Letzter und sagen, ich will es jetzt noch wissen und ich kann das eigentlich und fahren dann trotzdem noch in andere Städte und geben sich halt nochmal mehr Mühe, weil sie auch das Format so gut finden. Und es gibt auch Leute, die gewinnen. Ich hatte schon 2 Sieger, die gesagt haben, nein, nie wieder, ich kann nur ein einziges Mal so authentisch sein und alles andere wäre jetzt nur noch ein Abklatsch. Ja, das ist ja auch interessant, ja. Wie ist denn das, wenn man jetzt sagt, ich möchte mal sowas machen, ich möchte auch mal dabei sein, hast du irgendwie ein paar Tipps, wie man sowas angehen kann, wie man sich da vorbereiten kann oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sich ja auch mit der Materie schon mal zu beschäftigen? Also was man machen kann ist, man kann sich natürlich die Videos angucken von anderen Science-Slammern, wie die das gemacht haben. Allerdings habe ich den Eindruck, dass man immer dann so ein ganz bisschen Gefahr läuft, jemanden zu imitieren. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass es so eine gute Idee ist, sich die Videos von anderen anzugucken. Was ich empfehlen würde, ist viel Übung darin zu sammeln, das Leuten zu erklären, die nicht vom Fach sind. Also seinen Eltern oder irgendwelchen Schulfreunden, die jetzt was völlig anderes machen, sich mit denen hinzusetzen und auch mal zu hören, an welchen Stellen die dann nicht mehr mitkommen und dann sich gute Metaphern zu überlegen, gute Bilder zu überlegen und auch zu erzählen, was mir persönlich wichtig ist, auch zu erzählen, warum das Spaß macht, warum man das jetzt macht und was daran eigentlich das ist, was einen einen bei der Stange hält. Auch wenn es jetzt gar nicht in dem Moment um den Inhalt geht, sondern zu sagen, es ist einfach cool, so viel draußen zu sein oder es ist cool zu wissen, wenn ich das erforsche, dann bin ich für einen kurzen Augenblick der Einzige auf der Welt, der das weiß. Klasse, ja. Also so diese Emotionen, die einen dabei halten zu forschen. Ja, also das muss ich auch sagen, das hat mir persönlich besonders gut gefallen, auch diese Balance zwischen Wissensvermittlung und ja auch so ein bisschen so einem Show-Effekt, ne? Das war schon ganz klar zu spüren und gerade diese Mischung finde ich wirklich super, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also wir selber sind ja natürlich auf dem Standpunkt, dass man Wissenschaft immer fördern muss und vor allem auch das wissenschaftlich-kritische Denken fördern muss. Insofern finden wir so eine Sache wie den Science Slam sehr, sehr gut. Hast du schon dich mal mit Kritik auseinandersetzen müssen, dass jemand vielleicht gesagt hat, naja, jetzt verwässert ihr Wissenschaft und kocht das so runter? Oder hast du so eine Erfahrung noch nicht gemacht, dass jemand so eine Kritik in der Richtung vielleicht äußert? Ich habe erstaunlich wenig solche Kritik gehört. Also es gibt es von Leuten, die noch nie da waren. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden erlebt, der beim Science Slam war und hinterher zu mir gesagt hat, das ist doch alles Mumpitz, was ihr da macht. Ich habe so ein, zwei, drei Leute entweder selbst mitgekriegt oder von anderen mitgekriegt, dass die dann sagen, nee, das ist die Trivialisierung der Wissenschaft und das ist die Erweisen der Wissenschaft einen Bärendienst damit, hat mir mal jemand gemailt. Aber das waren alles Leute, die waren noch nicht da gewesen. Also die hatten keine Ahnung, worum es geht. Du hast schon vorhin das ja quasi Stichwort Wissenschaftskommunikation angesprochen. Wie wichtig hältst du das in unserer Gesellschaft, eben Wissenschaft auch positiv darzustellen? Und gibt es vielleicht so ein paar Aspekte, die dir schon begegnet sind, wo auch das Bild eines Wissenschaftlers irgendwie so ein bisschen negativ besetzt ist? Jetzt im Zusammenhang mit Science Slam oder sonst? Ja, generell. Nee. Also hältst du es für besonders wichtig, dass man jetzt so ein bisschen dagegen anarbeitet? Oder hast du eher nicht den Eindruck, dass man da jetzt noch irgendwie, ja, irgendwie Öffentlichkeitsarbeit hat? Ich habe keinen Eindruck, dass das Bild des Wissenschaftlers negativ besetzt ist. Also mich hat, was auch so ein Schlüsselerlebnis für mich war, zu sagen, man muss rausgehen und man muss wirklich den Leuten erzählen, was man macht. Und selbst wenn sie sagen, oh, ich verstehe das alles nicht, muss man sie dazu zwingen, das zu verstehen. Und muss man sie dazu zwingen, zu erkennen, dass sie auch eine Verantwortung dafür tragen und dass es auch ihre Steuergelder sind, die dafür ausgegeben werden und dass sie das gefälligst ein bisschen damit zu denken haben oder sich dafür zu interessieren. Also mich hatte mal eine Schulfreundin, die dann Schauspielerin geworden ist, die hat mich während meiner Diplomarbeit gefragt, ob ich auch biologische Waffen entwickle. Ach du lieber Himmel, okay, ja. Und da war ich dann doch ein bisschen geschockt. Also andere Leute fragen zwar, ach und machst du auch Krebsforschung und es gibt halt total viel Grundlagenforschung, die jetzt nicht unbedingt ganz bald konkreten Nutzen für die Menschheit bringt. Das ist dann so das andere Extrem, aber dass mir gleich erstmal jemand unterstellt, ich würde an biologischen Waffen arbeiten, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Und das Bild des Wissenschaftlers, das habe ich auch bei vielen Leuten, die fragen, ah, Science Slam, das ist ja unterhaltsam und dabei sind es doch Wissenschaftler auf der Bühne, das ist doch erstmal ein Widerspruch. Ich sage, ihr habt keine Ahnung, wie lustig das in manchen Labors abgeht. Ja. Also es sind total nette Leute und die sind genauso unterhaltsam und spontan und eloquent wie andere Leute auch. Und diese Leute holen wir jetzt halt auf die Bühne, damit das auch mal andere sehen, dass die breite Masse auch sieht, dass Wissenschaftler Menschen sind und lustig sind und ganz wichtig, Spaß an ihrer Sache haben. Genau. Genau, das ist ja auch das, was wir immer versuchen in unserer Sendung zu vermitteln, dass Wissenschaft einfach spannend sein kann und Spaß machen kann. Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt. Jetzt bist du selber eine Naturwissenschaftlerin, also eine Frau. Jetzt hast du gesagt, du hast 100 Leute schon gehabt bei dir im Science Slam. Wie ist die Anzahl der Frauen? Wir fragen deshalb, weil jetzt in Münster gab es eine Lokalmatadorin, die hier in Münster schon gewonnen hat. Die war verhindert, die konnte nicht kommen. Und es waren dann eben 7 Herren, die geslammt haben. Ist das eher so, dass es im Moment mehr Männer gibt, die am Science Slam teilnehmen? Oder würdest du sagen, grundsätzlich ist das eher gleich verteilt? Also ich habe bei meinem allerersten Science Slam habe ich schon nur Männer gehabt und da wurde mir diese Frage schon gestellt und ich habe nach wie vor mehr Männer als Frauen, also und zwar deutlich mehr Männer, aber nicht nur Männer. Also ich habe auch vielleicht so ein Viertel bis ein Drittel Frauen so dabei. Ich glaube, dass dieses auf der Bühne zu stehen und sich zu produzieren und so in diesen Wettbewerb zu treten, dass das eher was ist, was Männern liegt. Ja, das glaube ich auch. Also man muss ja auch schon so ein Stück weit eine Rampensau sein, um das mal so auszudrücken. Ne? Das fällt vielleicht Männern wirklich ein bisschen leichter. Ja. Ich glaube auch, es ist mir dann wichtiger. Also ich hab jetzt auch schon ein paar Mal selbst gescience-slammt, in so einem Rahmen von so einem Projekt, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und ich habe gemerkt, wenn ich da nicht gewinne, es stört mich überhaupt nicht. Ja. Und das ist halt nicht die richtige Einstellung. Ja, wobei wir jetzt sagen mussten, das war eigentlich eine relativ entspannte Atmosphäre in Münster bei den 7 Leuten. Es gab einen eindeutigen Gewinner, der auch eindeutig, glaube ich, das ja, am besten und unterhaltsamsten gemacht hat. Oder? Wie bitte? Boris. Oder Boris ist einfach fantastisch. Ja, das war genial einfach. Ja. Und aber da gab es jetzt auch keinen der anderen, also wir kannten zwei der Slammer persönlich dann und ein paar andere waren noch dabei. Und ich habe das erstaunlich entspannt erlebt. Also dass da wirklich böses Blut geherrscht hätte oder so, war überhaupt nicht der Fall. Das nicht. Aber ich glaube, man muss schon irgendwie so diese Bewunderung durch das Publikum oder so muss man schon suchen. Oder es muss einem dann schon was geben, wenn man das bekommt. Klar, sonst braucht man sich dann eben nicht vor 800 Leuten hinstellen und über seine Doktorarbeit berichten. Das stimmt. Ich kann auch seine Frauen mehr Lampenfieber haben. Ich könnte mir das auch vorstellen, doch. Also wenn ich mir das so persönlich vorstelle, ich glaube, mir wird es da irgendwie ziemlich schlecht gehen vorher. Also wenn ich dann erstmal auf der Bühne stehe, wahrscheinlich nicht mehr, aber vorher wäre ich wahrscheinlich regelrecht krank. Obwohl es gibt auch genug Männer, die sagen mir am Tag vorher oder zwei Tage vorher ab und sagen, Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich bin nicht gut genug, ich mache das nicht. Ja, vielleicht sind Männer und Frauen doch gleicher, als man glaubt. Ja, okay. Ja, das war unglaublich interessant und informativ. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann und dich entlassen wir in die weitere Arbeit und wünschen dir viel Erfolg. Ja, danke. Genau, vielleicht noch die Frage, wann der nächste Science Slam ist. Hast du da einen Überblick, wann die nächste Veranstaltung ist? Also am 1. Juli ist einer in Halle und am 8. Juli in Hamburg. In Halle-Westfalen oder Halle in Ostdeutschland? Halle an der Saale. Halle an der Saale, okay. Da haben wir noch ein paar Termine. Und Termine gibt es, glaube ich, auch auf deiner Internetseite scienceslam.de, ne? Genau. Ja, da werden wir dann hinverlinken und da kann jeder mal nachschauen. Und wir können natürlich nur jedem ans Herz legen. Ich glaube, da bist du auch bei uns, mal zu einem Science Slam hinzugehen, oder? Hinzugehen und auch gerne mitzumachen. Also wir freuen uns immer, wenn Leute kommen und sagen, wir wollen mitmachen, wir wollen unser Thema auf die Bühne bringen. Und ich sage gleich dazu, es hat mit dem Thema selbst nichts zu tun. Mhm. Also es gibt Themen, die hören sich total langweilig an und die Leute gewinnen damit, weil sie es einfach so gut aufbereiten. Mhm. Und es gibt Themen, die hören sich super, super spannend, kurzweilig, unterhaltsam an und die Leute kommen auf die Bühne und man weiß nicht, also bin ich in der Lage klarzumachen, warum sie jetzt gerade an diesem Thema arbeiten. Jürgen, dann danken wir dir ganz herzlich. Alles Gute dir und vielleicht bis demnächst mal. Okay, gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Julia Offe. Ganz interessante Sache, finde ich. Und du hattest Gelegenheit, einen Science Slammer auf seinem Weg zu begleiten, ein Stück zumindest, ne? Genau, und das sogar sehr wörtlich genommen, weil wir, Sebastian Bartoschek haben wir schon gesagt, und ich hatte die Gelegenheit, mit ihm von Wien zurück nach Münster zu fahren, von der GWUB-Konferenz, und da hatten wir im Auto schon Gelegenheit, mal ein kurzes Interview zu führen. Er konnte dir nicht entkommen. Er konnte nicht weg, das war so. Und die Zeit war lang, der Stau war auch lang. Und da habe ich gedacht, dann machen wir doch mal ein Interview. Und wir haben ihn dann aber auch nochmal im Rahmen des Science Slams hier in Münster im Jofen in der Diskothek begleitet. Und vielleicht erstmal einführend das Interview und dann kommen da mal die Eindrücke und Impressionen vom Abend dann hier im Jofen von Science Slam. Mhm. Wir sind ja auf der Rückfahrt von der GWUB-Konferenz aus Wien zurück nach Deutschland und mit mir im Auto sitzt der Sebastian Bartoschek. Den kennt ihr ja noch aus der Folge Flüche, wo er über die Pagan Conference berichtet hat. Und der Sebastian ist so nett, uns jetzt nochmal einen anderen Aspekt seines Lebens, er ist ja so ein kleiner Tausendsasser und Hans Dampf in allen Gassen, zu berichten. Sebastian macht nämlich noch eine ganz andere spannende Sache, neben seinen journalistischen Dingen und seiner Tätigkeit als Psychologe. Sebastian, was machst du? Worauf will ich hinaus? Du willst hinaus, denke ich, auf die Science Slams. Wissenschaft in 10 Minuten auf amüsante Weise, oder? Ganz genau. Möchtest du das? Gib's mir. Was ist denn dein Thema? Worüber slamst du, wenn du auftrittst? Elvis ist nicht tot, er ist nur nach Hause geflogen. Verschwörungstheorien ist mein Thema. Okay, das deckt sich dann mit deiner Doktorarbeit sozusagen. Genau, das ist auch so, da wird auch sehr genau bei den Slams drauf geachtet, was ich auch gut finde, dass man nur eigenes Material präsentieren darf. Wobei es eben auch da so ist, dass ich weiß, also zumindest habe ich das Gefühl, dass es mal so war, dass man gesagt hat, nur Sachen, die eben publiziert waren in der Dissertation. Mittlerweile kriege ich auch mit viele Hausarbeiten und so. Oder aktuelle Forschungsprojekte, und das finde ich halt auch total okay. Aber ich finde den Aspekt auch schon gut zu sagen, da musst du selber dran gesessen haben. Das macht sicherlich Sinn und in der Ära nach Herrn zu Gutenberg sicherlich auch sehr gut nachvollziehbar, dass auch bei so einem Event oft darauf geachtet wird. Also ich denke, zu Gutenberg hätte ja alle Zweifel ausräumen können, wenn er statt Pressekonferenzen zu geben einfach mal 10 Minuten geslammt hätte. Dann hätte man ja mitbekommen, kann das und hatte das Thema auf dem Kasten oder eben nicht. Ne? Das hätte ich mir ja schon gewünscht. Schilder uns mal deine Erfahrungen. Du hast ja schon an einigen Science Slams dann teilgenommen. Ne? Meine Erfahrungen sind eigentlich da durchweg positiv. Es ist eine Veranstaltungsart, die absolut den Geist der Zeit trifft. Die Hallenräume sind eigentlich immer voll, sind immer ausverkauft und die Leute haben einfach Spaß daran, Wissenschaft zu erleben. Und es gibt mittlerweile so eine kleine Slammer-Szene von Leuten, die man dann auch öfter sieht, weil, und das kann ich direkt sagen, das werden auch alle anderen sagen, wir brauchen mehr Slammer und mehr Leute, die sagen, ich traue mich da mal 10 Minuten auf die Bühne. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Science Slam und einem Vortrag von einer wissenschaftlichen Community, wo du, sag ich mal, eine Publikation von dir präsentierst? Was ist für dich als Vortragender der große Unterschied? Das Publikum ist angenehmer bei Science Slams, also die und nicht so zugeknüpft. Also bei einer wissenschaftlichen Präsentation geht es ja um Zahlen und du hast oft Leute da sitzen, die eigentlich nicht zu beeindrucken sind oder so tun, als seien sie nicht zu beeindrucken, während bei so Science-Slam-Sachen die Leute eigentlich die Einstellung haben, die ich mir von viel mehr Wissenschaftlern wünsche, nämlich so eine naive Haltung, die erst einmal offen ist für das, was der Vortragende da macht. Mhm. An wie vielen Science-Slams hast du schon teilgenommen? Ich habe an 3 offiziellen Science-Slams und an 2 privaten Veranstaltungen teilgenommen, wo dann Science-Slams eingebettet waren. Wenn ich es richtig verstehe, wird ja auch abgestimmt, wenn auch die Gewinner des Abends, also diejenigen, die den besten Vortrag gehalten haben, dann gekürt durch das Publikum. Und ich glaube, da bist du auch nicht so ganz unerfolgreich, oder? Nein, ich habe jetzt schon einige Science-Slams gewonnen. Berlin habe ich als Auswärtssieg gerockt. Das war total toll für mich. Ich habe davor in Dortmund gewonnen, das erste Mal, dass ich überhaupt angetreten war. Und jetzt zuletzt in Bochum bin ich formal nur 2. geworden. Aber der Preis, der verschenkt wurde, wurde zwischen mir und dem 1. geteilt, aha, weil wir so nah beieinander lagen. Okay. Ja, Sebastian, das klingt ja schon so nach einem Wettkampf von verschiedenen, wahrscheinlich eher jüngeren Wissenschaftlern, oder sind da auch gesetztere Wissenschaftler dabei? Also leider sind da relativ wenig gesetztere dabei. Es ist schon so eine Sache von jungen Wissenschaftlern. Mhm. Es ist so, dass bei vielen Science Slams dann so ein sogenannter Featured Scientist dabei ist. Das ist also einer, der dann außer Konkurrenz läuft, und das ist dann meist jemand, der eben so aus der Ebene der Professoren kommt. Ich fände es natürlich spannend, wenn es auch viel mehr Durchmischung gäbe, der Fachbereiche, der Altersstufen, der akademischen Grade. Das fände ich, würde dem Ganzen nochmal mehr Charme geben. Mhm. Und wenn ihr da jetzt seid, das sind wahrscheinlich so zwischen 3 und 6 Vorträge, ja, die so am Arm laufen, würde ich mal so schätzen. Seid ihr da erbitterte Widersacher, die dann kein Wort miteinander sprechen vor dem Auftritt, vor der Präsentation, oder ist das eher so eine Gemeinschaft, wo man sagt, ach, wir wollen eigentlich alle dasselbe und wir wollen hier Spaß haben? Also nehmt ihr das sehr ernst, diese Konkurrenz, oder seid ihr eher so eine verschworene Gemeinschaft? Also ich denke, das Hauptmotiv, das wir untereinander haben, ist Hass, und wir gucken, dass wir uns nur bekämpfen, wo wir nur können. Nein, Scherz. Also so ist es natürlich nicht. In der Mehrheit, ich habe 1-2 Ausnahmen erlebt, in der Mehrheit ist man sehr respektvoll miteinander, man hat Spaß, man sieht sich schon so als kleiner Kreis von denjenigen, die das jetzt eben machen, weil eben auch viele Leute doppelt antreten und man sich dann irgendwie auch kennt. Und man merkt aber dann doch schon auch, dass der Wunsch da ist, zu gewinnen, spätestens wenn das so das 2. Mal ist, dass du irgendwo antrittst. Insofern ist es, um dieses abgedroschene Wort zu benutzen, es ist ein kollegialer Wettbewerb, den man aber sicherlich auch noch mehr inszenieren könnte und noch mehr eben als Show-Element herauspacken könnte. Ist denn so ein Science Slam ein Konzept, wo man, sagen wir mal, Geld mitverdienen kann? Also macht dich das reich? Du hast davon gesprochen, dass es Preise gibt und dass ihr euch bei einem Slam einen Preis geteilt hat. Sind das eher Sachpreise oder werden da Millionen von Euro an Preisgeldern ausgeschüttet? Also Millionen von Euro sind es nicht und man kann davon derzeit auf keinen Fall leben. Die Sachpreise sind vor allem ideeller Natur bisher gewesen, also die klassischen Buchgutscheine, die man ja so einem Wissenschaftler zukommen lassen kann. Wobei jetzt eben der letzte Slam, das war schon eine recht fette Sache, da wurde von einem Sponsor ein iPad verschenkt an den Gewinner. Das war schon eine Sache, die ich schon groß fand. Was ich interessant finde, aber das ist eine Sache, die jetzt nicht im Rahmen der offiziellen Science-Slams ist, ist, dass ich, was ich vorhin auch sagte, dass es eben auch Privatveranstaltungen gibt, von Verbänden zum Beispiel, wo man dann mit so einem Science-Slam-Vortrag tatsächlich ein bisschen Kohle verdienen kann. Und ich bin mal gespannt, ob das eine Sache ist. Ich wäre dafür offen, muss ich auch offen gestehen, damit ein bisschen Geld zu verdienen. Also ich denke mir, das ist eine spannende Sache. Und wenn so ein Wirtschaftsverband, in meinem Fall die Mülheimer Wirtschaft, bereit ist, da ein bisschen Geld für rauszutun, finde ich da auch nichts Ehrenrühriges bei. Okay, also so ein Konzept, dass für irgendeine Betriebsfeier oder irgendeinen besonderen Anlass dann so mal drei Slammer per Honorar engagiert werden, um so eine Veranstaltung mal aufzupeppen. Ja, genau, so war das auch. Das andere war eine Buchpräsentation, wo wir dann gestartet sind mit zwei Slammern. Ich finde, das ist auch eine Möglichkeit, Leuten und vielleicht nochmal ganz anderen Leuten, ne, Wissenschaft nahezubringen. Das habe ich gar nicht dran gedacht, aber Betriebsfeier fände ich zum Beispiel total spannend, weil du da Leute hast, die sicherlich auch aus der Buchhaltung oder so sind, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, humorvoll auf Veranstaltungen zu gehen. Also für all die Buchhalter, die das hier hören, schlagt das euren Chefs vor für die nächste Betriebsfeier. Das ist auf jeden Fall ein Burner. Kannst du sagen, was dir mehr Spaß macht? Also machst du lieber Science Slams oder trittst du lieber vor anderen Wissenschaftlern auf? Was heißt auftreten oder präsentierst dann deine Arbeiten vor anderen Wissenschaftlern? Oder kann man das nicht miteinander vergleichen? Und das sind zwei getrennte Aspekte, die beide sehr spannend für dich sind. Also es sind zwei getrennte Aspekte und ich mache die Science Slams lieber. Okay. Das ist eine ganz klare Aussage. Mit diesen Worten machen wir hier erstmal Schluss und dann gucken wir mal, wie es dann in Münster gelaufen ist und werden dann nochmal von dir hören, Sebastian. Ich danke euch. Liebe Huxler-Freunde, wir lassen euch jetzt mit den Eindrücken vom Science Slam in Münster erstmal ein wenig alleine. Der Preis beim Science Slam, so beginnt es gleich, ist das goldene Gehirn. Das war so eine Gehirnattrappe in so einem Einwegglas, damit ihr gleich versteht, was der Ansager dieses Events sagt. Und jetzt lauscht mal so ein bisschen der Atmosphäre und dem Flair eines Science Slams. Meine Damen und Herren, was es hier zu gewinnen gibt, auch beim Science Slam XXL. Alle die jungen Wissenschaftler, die jetzt auftreten, haben exaktement 10 Minuten Zeit. Nach 10 Minuten wird Christian Hotte Erl dort vorne die Musik aktivieren, um anzukündigen. Ja. Spielst du mal das eine auch, das so geht? Ja, gut. Also Musikwünsche gleich bei Christian, bitte. Christian wird dann die Musik aktivieren, um zu zeigen, so jetzt ist aber vorbei. Und dann bitte gut merken, wie fandet ihr den Vortrag? War das eher eine 1, eine 5 oder eine 10 oder irgendwas dazwischen? Und das dann so in die Richtung weiterflüstern, in der ihr eine von den Karten vermutet habt. Können die Kartenträger nochmal die Karten kurz in die Höhe strecken, damit die Menschen wissen, in welche Richtung sie vielleicht nach dem Vortrag schon direkt schreien müssen? 10 oder 1? Ja? Gut, da sind eure Leute. An die bitte eure Stimmen, eure Voten und behaltet gut im Gedächtnis, wie hat euch welcher Vortrag gefallen? Wir befinden uns hier im Backstage-Bereich des Jofels in Münster und ich habe Sebastian bei mir vor seinem Slam. Ja. Sebastian, der Saal ist gut gefüllt. Was sagst du zur Atmosphäre hier im Jofel? Das ist einfach krass. Also 1000 Leute, das ist so eine große Menge. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin mal echt gespannt, wie das gleich werden wird. Wenn wir da jetzt echt vor 1000 Leuten slammen, das ist ganz großes Kino, was die heute auf die Beine gestellt haben. Bist du nervöser als sonst? Ja. Mir schlottern die Knie so richtig und ja. Ja, wir wollen dich jetzt auch gar nicht mehr länger belämmern. Wir wollen dich auf deinen Auftritt, auf deinen Slam dich vorbereiten lassen und hinterher hast du ja schon gesagt, stehst du uns doch mal zur Verfügung. Wir wünschen dir toi für deinen Auftritt. Alles genau, Gute. Viel Erfolg. Ja, und ihr müsst dann gleich auch mit für mich abstimmen, ne? Also denk schön gleich dran, ne? Machen wir auf alle Fälle. Okay, cool. Unser letzter Teilnehmer hier in der ersten Hälfte, bevor wir in eine kurze Pause gehen, nennt sich Sebastian Bartoszek. Er sagt, er käme von der Uni Münster und sei ursprünglich aus Recklinghausen, Herne, so die Ecke. Vielleicht aber stimmt das alles gar nicht. Vielleicht gehört er einer geheimen Regierungsorganisation an. Wer kann das alles schon wissen? Begrüßen Sie also mit einem nicht zu verräterischen Applaus Sebastian Bartoszek. Ich habe einige Wahrheiten für euch vorbereitet. Mein Thema meiner Dissertation ist: Elvis ist nicht tot, er ist nur nach Hause geflogen. Ganz viele Wahrheiten, für die ihr jetzt noch nicht bereit seid, ein bisschen warten können. Fangen wir erstmal an. Ich möchte von euch wissen, wer ist dieser Mann? Paul McCartney höre ich. Kann ich mal ab der Handzeichen sehen, wer glaubt, dass das Paul McCartney ist? Okay, wer glaubt, dass er das nicht ist? Wer glaubt, dass es Angela Merkel ist? Nein, okay. Das ist natürlich nicht Paul McCartney, da habt ihr recht, das ist William Campbell. William Campbell hat 67 den verstorbenen Paul McCartney ersetzt. Es war so, Paul McCartney fuhr nicht kürzer an durch die Gegend, hatte einen Autounfall, war tot. Das Management der Beatles hat gesagt, scheiße, wir können ohne Paul nicht weitermachen, wir brauchen einen Doppelgänger, der ihn ersetzt. Das ist eben Paul McCartney. Die Beatles haben gesagt, scheiß Sache, so, kein Bock. Wir packen jetzt auf unsere Cover immer Hinweise darauf, dass Paul in Wirklichkeit tot ist. So zum Beispiel auf dem Cover von Abbey Road. Hinten auf eurem Personalausweisen findet ihr das Zeichen Satans. Das ist ein eindeutiger Wissen, naja, es ist auf jeden Fall ein eindeutiger verschwörungstheoretischer Beweis, den ihr immer noch nicht sehen kann. Das ist Satan. Auf all euren Personalausweisen, denkt doch mal in Ruhe drüber nach. Und wenn ihr das Gefühl habt, das kann immer noch nicht stimmen, denkt immer dran, nur weil du nicht paranoid bist, heißt das nicht, dass du nicht hinter dem Herz sitzt. Ich danke euch. Im Inneren der hohen Erde lebt bis heute eine Nazi-Population. Sehr schön. Und was sind die Theorien? Also es gibt ja sicherlich auch historische Beispiele, dass irgendwas als Verschwörungstheorie begonnen hat. Und heute wissen wir ja, das war tatsächlich so. Gibt es da was? Gibt's zum Beispiel? Die Ermordung von Caesar ist ein ganz gutes Beispiel. Der rennt da zum Senat, alle sagen, es gibt Verschwörer. Er sagt, nein, das geht schon irgendwie und damit ist vorbei. Das war ein Verschwörer. Und von den aktuellen Sachen, von den Verschwörungstheorien, also die noch nicht, wo man klar sagen kann, ja, es ist so oder es ist nicht so. Was ist denn die, bei der du am ehesten sagst, ich glaube, da ist was dran? Johannes Paul I. kennt kein Schwein mehr, aber das glaube ich, dass er tatsächlich ein Ort ist. Der 33 Tage Papst. Ja. Applaus bitte für den Moderator. Was der Herr Jörg schreibt, also ja, er hat genau. zu viel machen wollen mit dem Machenschaften der Vatikanbank. Ja, wegen der Vatikanbank, und Jelloch führt ja auch aus, dass er die Verhütung freigeben wollte. Und zwar auf die nicht, ich ziehe eben kurz raus und dann ist wieder alles gut Art, sondern auf diese Pillenart, die ja auch verbreitet sein soll. Ja. Ich bin sehr froh, dass du unseren großartigen Sponsor nicht das Bistum Münster gehört hast. Das ist blöd gewesen. Vielen Dank, Sebastian Bartoszek. Ja, Sebastian, jetzt treffen wir uns wieder. Es ist alles gelaufen. Wie hast du es empfunden? Wie war es auf der Bühne? Wie war das Publikum? War das anders als sonst? Das Publikum war natürlich toll, wie die Publikums immer toll sind. Aber es war ein bisschen weit weg, das muss ich schon sagen. Aha. Also die Bühne war recht hoch sodass wir von den Reaktionen der Zuschauer nicht so viel mitbekommen haben. Ja. Das war aber auch schon, das merkt man auch, ein sehr anspruchsvolles Publikum. Ne? Also man konnte hier nicht so mit jedem Karlauer einen Lacher kriegen. Es war aber auf jeden Fall echt anspruchsvoll. Die zurückhaltenden Münsteraner. Oder? Ja, also die westfälische Natur kommt wahrscheinlich bei vielen durch. Ne? Das ist dann schon so eine, na, mal gucken, was die da oben machen. Ja, ja. Hast du irgendwas an deinem Vortrag verändert? Hast du den noch von Slam zu Slam irgendwie ein bisschen modifiziert? Oder ist das... Ich habe den einmal noch überarbeitet. Da ist eine neue Folie jetzt drin gewesen zu Methoden. Das war in Berlin so gewünscht. Und ansonsten sind das dann eher so Karlauer, die mir dann in der Präsentation einfallen, aber die ich jetzt nicht irgendwie plane oder so. Spontan. Das ergibt sich, genau. Ja, okay. Sebastian, du bist jetzt, glaube ich, Vierter geworden am Ende in der Abstimmung. Ein guter vierter Platz. Also fand deinen Vortrag auch sehr, sehr gelungen. Wir haben ihn auch zum ersten Mal gesehen. Wir haben uns extra die YouTube-Videos, die von dir existieren, nicht angeguckt vorher, damit wir auch selber nochmal ganz unvorangenommen rangehen an die Sache. Was sagst du zum ersten Platz? Der geht voll in Ordnung. Das war ein Physiker, der einen Vortrag über das CERN gehalten hat. Ich glaube... Der, also gut, ne? Der Kollege mit dem ersten Platz, der hat ja 100 Punkte von 100 möglichen Punkten bekommen. Das zeigt eigentlich schon, wie hervorragend dieser Vortrag war. Und was ich total toll fand, ich fand ihn als Menschen total nett. Er war authentisch und er ist auch ohne jeden Karlauer oder ohne jeden billigen Witz ausgekommen und hat einfach das, also toll, einfach toll, Hut ab, hat er super gemacht. Wie überhaupt alle Vorträge, glaube ich, die gehalten wurden. Also sicherlich eine sehr gelungene Veranstaltung und auch da können wir, glaube ich, alle, die wir hier zusammenstehen, unseren Hörern sagen, geht mal zu einem Science Slam hin, oder? Ja, also auf jeden Fall. Ich finde, die Science Slams schließen so die Lücke, die wir in Deutschland haben, hoch wissenschaftliche Themen populärwissenschaftlich zu vermitteln. Da haben wir ja sehr, sehr wenig, auch in der deutschen Presseszene mittlerweile. Und ich denke, genau das ist das, was bei Science Slams ist. Man muss keine Angst haben, dass man da irgendwas nicht versteht oder dass das tröge ist oder keine Ahnung. Einfach hingehen, Spaß haben, kosten 1,50 € und wo kriegst du für 4 € so viel spannende Sachen geboten, ne? Wo bist du als nächstes unterwegs? Wie geht's jetzt weiter? Ja, ich habe gerade mit der Dame, die jetzt vom Podcast aus natürlich nicht sehbar ist, weil wir ja im Radio sind und nicht im Fernsehen, aber die hier links von mir steht, die hat mich gerade eingeladen, am nächsten Samstag in Siegen zu slammen. Ich habe noch keine Ahnung, wo Siegen auf der Landkarte ist. Ich habe mich kurz orientiert, es sei im Siegerland, was mir sehr viel gebracht hat. Aber da denke ich, das wird dann die nächste Sache am nächsten Samstag sein. Das wirst du als Wissenschaftler sicherlich herausfinden können. Ja, ich denke auch. Also ich werde das dann auch sauber zitieren. Ich denke, das wird aus Wikipedia das Zitat sein. Wird man dann sagen, Siegen ist eine Stadt im südlichen Nordrhein-Westfalen oder sowas. Mal schauen. Im Zweifelsfall im Siegerland. Sebastian, vielen Dank. Dir genau, noch einen schönen Abend. Ja, euch auch. Danke. Ja, bis bald mal. Ne? Tschüss. Okay. Wer jetzt enttäuscht ist, dass wir nicht den gesamten Slam von Sebastian eingebaut haben in unserem Podcast, dem müssen wir sagen, das ist Absicht. Schaut euch Sebastian, wenn ihr das mögt, live an. Ihr könnt euch auch ihn auf YouTube anschauen. Also für all diejenigen, die sagen, boah, ich habe auf die Karte geguckt, bei mir ist nie ein Science Slam, kann sich natürlich gerne das YouTube-Video anschauen von einem seiner Auftritte. Aber am besten ist ein Science Slam, das könnt ihr uns einfach glauben, wenn man selber hinfährt. Ja, wir hoffen, ihr konntet jetzt mal so einen Eindruck von, oder einen kleinen Eindruck von so einem Science Slam gewinnen. Die Atmosphäre. Genau, also das ist eine Veranstaltung, wirklich Abendveranstaltung. Das Jofil war bestuhlt, eine große Diskothek hier in Münster. Irgendwo zwischen 800 und 1000 Leuten. An dem Abend hieß es 1000. Hinterher war die offizielle Teilnehmerzahl von den Zuschauern her auf 800 runterredigiert worden. Aber auch das war schon eine beeindruckende Menge. Und das war ein Abend, wir haben sicherlich bis 11 Uhr oder halb 12 im Jofil verbracht, insgesamt mit der Pause. Und das war schon sehr, sehr lohnenswert. Es war so kurzweilig und toll gemacht. Also nochmal Kompliment an die Organisatoren. Das war wirklich eine super Geschichte. Es mag sicherlich also für die Slammer auf der Bühne so gewesen sein. Das haben hinterher, glaube ich, einige gesagt, dass das Publikum nicht ganz so greifbar war wie sonst. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wir saßen ja im Publikum und haben schon die Stimmung so ein bisschen mitgekriegt und die war wirklich gut. Also nach dem, was wir so gehört haben um uns rum, Leute sind schon mitgegangen irgendwie und hatten richtig Spaß. Genau, es war halt eine wirklich richtige Bühne, auf der sonst Bands auch spielen in der Diskothek bei Live-Auftritten. Und das mag natürlich sein, dass dann jede Publikumsreaktion dann ankommt bei den Slammern. Vielleicht der Vollständigkeit halber, wenn man es nicht ich richtig verstanden hat, Gewinner des Abends war Boris Lemmer mit einem Vortrag im ersten Bereich der Physik. Und das den war ich bestimmt nie vergessen werde. Nee, der war wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und wie ihr auch gehört habt, nochmal kaum Konkurrenzdenken dann nach dem Event. Alle waren happy, alle waren froh und das war ein sehr, sehr schöner Abend. Und wir werden die Seite scienceslam.de auch verlinken bei uns. Da könnt ihr nach Terminen dann schauen. Und wenn ihr mal einen wirklich schönen Abend haben möchtet, der sich mit Wissenschaft beschäftigt, dann geht hin zum Science-Slam. Auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist. Ja. Wir hoffen, dass euch auch dieses ungewöhnliche Thema der Woche gefallen hat. Wir können euch, wie gesagt, das haben wir am Anfang schon getan, beruhigen. Die nächsten Sendungen werden erstmal wieder ganz normal. Aber im Nachgang der Konferenz haben wir so viele Kontakte geknüpft, dass es durchaus mal häufiger so sein wird, dass wir auch mal wieder unterwegs sein werden bei solchen Events. Und ich denke aber, das passt auch ganz gut zu uns rein. Ja, wehe, wenn sie losgelassen. Wehe, wenn sie losgelassen. Aber Wissenschaft ist unser Thema und wissenschaftliches Denken zu fördern. Und dazu gehört sicherlich auch das Science Lab. Ja, genau. So, und jetzt wollen wir doch nochmal wissen, was es mit den Juristen, den Tulpen und den Äpfeln auf sich hat. Und dann lösen wir jetzt erstmal die Sache der Woche auf. Die Auflösung. Also bei der Geschichte würde mich ja doch mal interessieren, wieso die Juristen da draußen, wenn welche unter unseren Hörern sind, ich weiß, dass das so ist, darauf reagieren und ob die dann sagen, irgendwie, ja, das kann schon sein, dass es mal irgendwie so einen fiesen Dozenten gibt oder nee, das kann eher nicht sein. Ich kann euch auf jeden Fall aus zuverlässiger Quelle berichten, dass das Ganze nicht wahr ist und kann vielleicht diejenigen, die irgendwann demnächst mal Examen machen, beruhigen. Solche fiesen Aufgaben, jedenfalls diese gab es wohl nicht in einem Examen. Das Ganze ist eine klassische Examenssage, wie es solche und ähnliche einige gibt und da ist nichts Wahres dran. Die Geschichte ist aus dem Buch Das Huhn mit dem Gipsbein von Herrn Bredny. Auch das werden wir wieder im Forum verlinken. Da könnt ihr dann mal schauen, wer das haben möchte. Und einige unserer Hörer haben ja die Bredny-Bücher sowieso alle im Schrank stehen. Wir machen nicht nur Bredny-Geschichten. Nein, nein, aber es passt so schön. Wieder auch ein paar andere haben. Genau. Ja, damit entlassen wir euch wieder in eine skeptische Woche. Tut euer gutes Werk im Sinne der Sache. Und was bleibt mir zu sagen? Immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxelam.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die wir zur Verfügung haben. Huxela ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2011.